Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich. Warum ausgerechnet ich zähl die Stunden, die Sekunden, doch die Zeit scheint still zu stehen, hab mich geschunden, gewunden. Lass mich gehen, was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir, du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Straight to the light. Give up and close my eyes. Out of the dark, out of the dark. Hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light, into the light, into the light. I give up and you waste your tears. To the night, to the night, to the night, to the night. Ich bin bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da. Nah, ich kann dich spüren, lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben, um zu leben? Hörst du die Stimme, die